1 Live Infos. Mit Caro Bredendieck um 18 Uhr. Trump reist ab vom G7-Gipfel. Rumänien gewinnt die French Open und das Wetter, es kann schwere Gewitter und Regen geben. G7-Gipfel. Beim Spitzentreffen von Politikern sind Merkel, Macron und Co. jetzt nur noch zu sechst. US-Präsident Trump hat den G7-Gipfel in Kanada eben verlassen, vor der Diskussion über Klimapolitik. Trump fliegt jetzt nach Singapur, da steht für ihn der nächste Gipfel an. Am Dienstag trifft sich Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim. Das hat vorher noch nie ein anderer amtierender US-Präsident gemacht. Rekordergebnis. Über 96% ist ein großer Vertrauensbeweis. Ministerpräsident Laschet bleibt Chef von der CDU in NRW. Er ist heute beim Parteitag in Bielefeld wiedergewählt worden, mit so vielen Stimmen wie noch nie. Für Laschet ist die Rückendeckung wichtig, um zu checken, ob seine Parteikollegen mit seiner Arbeit zufrieden sind. Beim Parteitag sprechen die CDU-Politiker auch darüber, was sie weiter in der NRW-Regierung umsetzen wollen. Mordverdacht. In einem Mordfall, der bundesweit gerade für Schlagzeilen sorgt, könnten die Ermittler heute einen Schritt weiterkommen. Der Verdächtige im Fall der getöteten Susanna ist nach Medieninformationen auf dem Rückweg aus dem Irak nach Deutschland. Offenbar soll er noch heute Nacht vernommen werden. Der Fall sorgt für Diskussionen über Geflüchtete. Viele Menschen warnen aber auch davor, bestimmte Gruppen pauschal zu verdächtigen. Tennisfinale. Bei den French Open hat es eben eine Premiere gegeben. Die Rumänin Simona Halep hat den Titel geholt. Es ist der erste Grand Slam-Titel ihrer Karriere. Sie hat im Finale gegen die Amerikanerin Sloane Stephens gewonnen in 3 Sätzen. Morgen ist bei den French Open dann das Finale der Männer. Da spielt der Spanier Rafael Nadal gegen Dominic Thiem aus Österreich. 1 Live. Sektorwetter. Die Sonne scheint, es ziehen aber auch einige Regenschauer und Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass die auch wieder heftig werden können. Der Abend ist schwülwarm bei gerade noch 22 bis 27 Grad. Morgen geht es dann weiter mit dem schwülen Wetter und es kommen neue Gewitter. Dazu in Lüdenscheid 22 Grad, in Lünen, Aachen und Bocholt 25, in Minden 26 Grad. Auch die neue Woche startet wechselhaft, aber meistens trocken. Stauschau. Die A3 Oberhausen Richtung Köln ist zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten wahrscheinlich noch bis Montagmorgen gesperrt. Gerade dauert es da eine halbe Stunde länger. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Dreikeumer und Rodenkirchner Brücke ungefähr eine Dreiviertelstunde plus 3 Kilometer. Da ist nur eine Spur frei. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Kreuz Gremberg und Dreikeumer 10 Minuten plus 2 Kilometer stockend. Und zum Schluss A52 Mönchengladbach Richtung Romont zwischen Hostert und Niederkrüchten 10 Minuten plus. Eins live. Gold. Der Benny Bauerdick ist hier. Hi. So, die Woche ist rum. Heißt, wir können wieder zusammen lästern. Was ist diese Woche so passiert bei den Promis und Stars? Bei welchem Thema haben wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Redebedarf? Wir quatschen heute Abend noch mal über unseren WM-Hit von Daniel Danger, aber auch über den Tourauftakt von Jay-Z und Beyoncé und über Shawn Mendes, der diese Woche nämlich verraten hat, dass Mutti ihm noch die Wäsche macht und für ihn putzt. Ja, es wird also kein langweiliger Samstagabendsektor. Schön, dass ihr am Start seid. Take me down to the rhythm band. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. And drop me down to the dream. I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Bring me home in a blinding dream. Some of that, love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy when you bring it up, box. In girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. My eye, the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. You know how we swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Unquestionable, you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Gleich 10 nach 6, hier ist 1 live. Von wegen Duisburg hat nichts zu bieten. Ja, gestern war der Komponist der Game of Thrones Titelmelodie bei uns im Sektor in seiner alten Heimat. Ramin Djawadi ist nämlich in Duisburg groß geworden, nach dem Abi nach Boston gegangen, um zu studieren. Von Hans Zimmer entdeckt, in Hollywood hat er Karriere gemacht und ist gerade mit Game of Thrones im Concert auf Welttournee. Und gestern war er eben in seiner alten Heimat bei uns im 1 live Sektor in Köln. Das war der absolute wirklich Wahnsinn. Er hat da die Musik aus der Erfolgsserie aufgeführt mit einem Chor aus Köln und auch einem Orchester aus Essen. Also es gab die volle Ladung Game of Thrones und zwar aus dem Sektor. Ramin war total gerührt, hat sich mega gefreut, in der Heimat zu sein, meinte, ich muss mich gerade einfach mal kneifen, ich check's nicht. Vielen Dank. Wow, macht das einen Spaß heute. Ja, und dann hat er selbst auch noch zwischendurch Gitarre gespielt, auch ein Instrument, was irgendwie, er meinte, das heißt Hackbrett oder sowas, wie so eine Art Xylophon. Orgel hat er auch gespielt. Ja, Achtung. Ja, was da jetzt explodiert und in die Luft gegangen ist in Staffel 7, das... Will ich jetzt gar nicht verraten, also so spoilermäßig, ne? Also die haben quasi Bilder aus der Serie live vertont. 3 Jahre haben sie wohl an diesem Showkonzept gearbeitet. Und noch eine geile Meldung übrigens heute für alle Serien-Junkies quasi. Der erste Spin-off von Game of Thrones wurde heute nämlich offiziell bestätigt. Spielt mehrere tausend Jahre vor der eigentlichen bisherigen Geschichte. Das wird bestimmt mega, ich freue mich drauf. 1 Live mit Benny Bauerdick. For a lifetime for ya, been breaking for a lifetime for ya. Is love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, I hear it from that one, that you got someone new. Still in my bed, maybe I'm just a fool. Do you think of me, of what we used to be? What we is used it to be? Better now that I'm not around? Not now around. I'm distraught. Yeah. You bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know. Please stop, no more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe his right now, but your body still I don't wanna know, no, no, no. Who's taking it wrong? Das ist Maroon 5 von Kendrick Lamar. Don't wanna know in 1 Live. So, ihr Fußballverrückten da draußen, die schwarz-rot-goldene Schminke, die gibt's schon. Habe ich schon die Tage irgendwo im Supermarkt gesehen. Es ist ja auch nicht mehr lang hin bis zur WM. Also her mit dem WM-Hit. 1 Live. 1 Live. Danger für Deutschland. Aber wenn Daniel Danger ja eines kann, dann Hits machen, die eigentlich einen völlig sinnlosen Text haben, man aber trotzdem sofort mitgrölen muss und will. Hey, du kleine Maus, kleine Maus, du hast wohl den schönen Charakter. Ausziehen. Ja, und wer einen Malle-Hit schreiben kann, der kann ja wohl auch einen WM-Hit schreiben, oder? Ich bin, du bist deutscher Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Olé, olé, olé, ja, und dafür hat sich Danger Unterstützung geholt von Cheesy alias Max Giesinger. Wenn ich jetzt mitbekommen würde, dass ein paar Leute den Song abfeiern oder der irgendwo bei den Jungs in der Kabine läuft, Alter, das wäre ganz schön geil. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Also ein paar Tage sind es ja noch hin bis zur WM. Bis dahin lernen wir fleißig Text. Es geht sehr schnell. Mallorca WM-mäßig reicht's, wenn ihr könnt. Ole, ole, ole, ole. Nastrovir. Hey Leute, hier ist Max Giesinger und ihr hört jetzt Daniel Danger featuring Cheesy, das ist mein alter Ego, mit unserem WM-Hit Deutscher Weltmeister. Viel Spaß. Theo, zieh das Trikot an, komm, wir schauen uns alle Spiele an. Theo, hol sie alle ran. Heute sind wir alle 12. Mann. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, was soll wir? Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, was soll wir? An. Sag, wer ist dein Lieblingsspielermann? Thea, Feuer alle an. Hummels, Danger und die ganze Bank. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, das war wir. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, was soll wir? kurze Frage. Bist du ein Weltmeister? Ich bin ein Weltmeister. Ein echter Weltmeister? Ein echter Weltmeister. Ein deutscher Weltmeister? Ein deutscher Weltmeister. Weltmeister! Abpfiff! Verlängerung! Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Danke, tschüss, Weltmeister. Daniel Danger. Also wenn wir so den Titel nicht holen, dann weiß ich auch nicht. Featuring Cheesy und deutscher Weltmeister. Guckt euch das Video gerne mal auf 1live.de an. Wir haben das für euch auch getestet. Partytauglichkeit super, Mitgrülltauglichkeit auch super. Nur zum Flirten ist der Song jetzt vielleicht nicht das allerbeste. Aber ich meine, wer will das auch schon bei der WM und beim Public Viewing, ne? Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. Just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense that's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. We should let it go. Cause we don't want to be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Nothing on you, babe. Nothing. another one. Because your style ain't really got nothing on. Nothing. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman. Call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London. I've been to Paris. Even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia. To New Orleans. But you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Train. No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. Hello. But you should. About what they say, cause they got nothing on you. Nothing on you, babe. Erst war es nur ein Gerücht. Jay-Z und Beyoncé wollen auf Tour. Dann würde das auch bedeuten, dass Jay-Z und Beyoncé wieder auf Welttournee gehen. Deshalb sind die Chancen auch hoch, dass Jay-Z und Beyoncé auch nach Deutschland kommen. Wir holen sie in den Sektor. Das, was jetzt kommt, ist nur noch der Wahnsinn. This is Beyoncé. What up, what up? It's your boy Jay-Z. OTR2. 3. Juli, Stadion Köln. Unser Highlight des Jahres. Kommt keiner dran, muss man gesehen haben. Jay-Z and Beyoncé. Präsentiert von 1Live. Stauschau. Um gleich 18.30 Uhr gibt es noch drei Meldungen. Die A3 Oberhausen Richtung Köln ist zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten wahrscheinlich noch bis Montagmorgen gesperrt. Gerade dauert es da ungefähr eine halbe Stunde länger. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Dreieckheimer und Rodenkirchener Brücke ungefähr eine Dreiviertelstunde plus 3 Kilometer. Und dann noch A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Gremberg und Dreieckheimer 10 Minuten plus 2 Kilometer stockend. Eins live. Gold. Keine Konzerte in Berlin und München, habe ich heute gelesen. Die Toten Hosen mussten 2 Konzerte absagen, weil Campino hat einen Hörsturz. Ja, und wir erinnern uns, die Jungs sind die Woche nachts in ein Freibad eingestiegen. Also eingebrochen, war eine Runde schwimmen. Tja, vielleicht auch deswegen Ohrenprobleme, weil nachts ist halt auch schon mal ein bisschen kalt. Ne? Aber ganz unironisch und gar nicht schadenfroh an dieser Stelle. Gute Besserung, lieber Campino. Der Benny Bauer, der ist hier. Hi. Das hier ist Namika. Je ne parle pas français. Da geht's ihr wie mir. Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag, pardon, es tut mir leid. Ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter. Ich find's irgendwie charmant. Alle 2 Tassen Kaffee und Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünsch, ich könnte nicht verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Deine langen wilden Haare, die kleine Narbe im Gesicht. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat das Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen verstehe kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünsch, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. The different names, we would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Gleich 20 vor 7, hier ist 1 Live Gold, euer Promi- und Lifestyle-Magazin am Samstagabend. Ey, vor 16 Jahren, wirklich schon vor 16 Jahren, haben Beyoncé und Jay-Z das erste Mal zusammen Musik gemacht. Inzwischen sind sie tatsächlich das reichste Paar im Showbiz. Das ist Wahnsinn. $1 Milliarde haben die beiden zusammen auf dem Konto. $1 Milliarde. Wahnsinn. Seit dieser Woche sind Beyoncé und Jay-Z auch zusammen auf Welttournee. Los ging's in Cardiff in England. Lilian Schmitz aus dem 1Live-Pop-Team. Sag mal, wie fett war denn die Premiere? Die war wirklich crazy. Ausverkauftes Stadion, 2,5 Stunden Show mit, Achtung, 42 Songs. Wow. Ja, zum Beispiel Crazy in Love. Mega guter Song. Ich liebe den immer noch. Gibt's jetzt gleich auch hier für euch in 1Live. Ja, und dazu sind Beyoncé und Jay-Z auf 2 Catwalks und einer schwebenden Bühne die ganze Zeit rumgerannt, haben rumgedanced und es gab ein 26-Mann-Orchester und 17 wow, Tänzer. Wow, das klingt nach einer sehr dekadenten und deluxen Show. Wie waren die beiden so drauf nach diesen ganzen Gerüchten über die Ehekrise? Die haben auf Mega-Turteltauben gemacht die ganze Zeit. Mir war das echt schon ein bisschen zu cheesy. Oh yes, ja, auf so riesengroßen Leinwänden wurden immer wieder Schriftzüge eingeblendet wie This is real love, love never changes oder Love is universal. Ja, volles Programm und dazu dann immer wieder Händchen halten und Beyoncé und Jay-Z, die haben auch sehr private Fotos und Videos von der Family noch dazu gezeigt. Also auch von ihren Kindern oder was? Ja, genau. Also zum Beispiel gab es das allererste Bild von Jay-Z und den Zwillingen im Arm, dann Beyoncé mit den Zwillingen im Arm und ein Video, in dem sie noch ihr Eheversprechen erneuert haben mit allem Mann dabei. Also ja, du hast wirklich so ein bisschen den Eindruck gekriegt, die wollten wirklich mit allen Mitteln zeigen, ja, wir sind ein Happy Couple. Du jetzt, aber jetzt sag mal, was ist denn eigentlich mit dieser harten Gangster-Attitüde von Jay-Z? Ich meine, die lieben seine Fans doch. Das klingt, als hätte er das einfach zu Hause gelassen, abgestellt. Ja, also ich habe die auch vermisst. Mhm. Auch outfit-technisch übrigens. Jay-Z hatte nämlich zum Beispiel eine Jacke an mit Katzengesicht drauf und bunten Strasssteinchen. Er? Also er, nicht sie. Er, nicht Beyoncé. Okay, Beyoncé dagegen, die konnte natürlich wie immer alles tragen. Ne? Ja. Der hätte die Jacke wahrscheinlich auch gestanden. Und sogar so eine schwarze Netzstrumpfhose, die hat sie sich quer übers Gesicht gezogen. Aber ist Beyoncé, ne? Das klingt so ein bisschen nach Raubüberfall. Am ja, so dritten, sah die auch aus. Ja, am 3. Juli holen wir euch die beiden ja auch in den 1Live-Sektor nach Köln ins Stadion. Was sagst du, Lili? Lohnt sich also hinzugehen? Auf jeden Fall, ja. Also cool. Beyoncé und Jay-Z live zusammen muss man sich geben. Ne? Also selbst wenn es jetzt hier und da ein bisschen zu viel Love ist, zu viel übertrieben, Show ist trotzdem mega fett. Und es gibt auch noch Tickets für das Konzert in Köln. Ich bin froh, dass ich schon eins habe, aber ihr könnt auch welche gewinnen. Und zwar auf 1Live.de. Crazy right now, you touch, got me looking so crazy right now. Got me hoping you're patient, right now, you kiss, got me hoping you're safe. y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Benny Bauerdick. Die aktuelle Single von Alice Merton, Lash Out. 1 Live. Gold. Ey, Liebesbeweis nach 2 Wochen Beziehung? Leute, ich glaube, ich wäre schneller weg, als wenn jemand nach dem Essen fragt, wer die Spülmaschine ausräumt. Ariana Grande. Der muss, glaube ich, selbst nie die Spülmaschine ausräumen. Ich würde mal vermuten, dafür wird sie ihre Handlanger haben. Und seit 2 Wochen ja auch einen Verflossenen, der das bestimmt sofort für sie tun würde. Denn Pete Davidson scheint sie tatsächlich über alles zu lieben. Nach 2 Wochen hat sie sich zusammen mit dem amerikanischen Schauspieler und Comedian nämlich jetzt ein Partner-Tattoo stechen lassen. Ja! Er gleich 2 Tattoos. Einmal Arianas Markenzeichen, diese Bunny-Ohren, die Hasenohren und AG. AG, also ihre Initialien. Und angeblich haben die beiden auch noch ein Partner-Tattoo, nämlich eine kleine Wolke auf dem Finger. Mhm. Nach 2 Wochen Beziehung direkt ein Partner-Tattoo. Leute, ey, nach 2 Wochen hat man noch nicht mal vor dem anderen gepupst oder groß gemacht und dann sowas. Gold in 1 Live. How could I be so selfish? if I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. Today wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just tryna make it back home by Monday. Live ist hier, der Benny Bauerdig ist da. Vor den 1 Live Infos Matt Simons, We Can Do Better. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up.